Ich war an allen Fronten, bei allen Truppen und der glorreichen Armee. Ich sah alle Nationalitäten der weißen Monarchie in vollster Eintracht einem großen Ziele entgegengehen, einem glorreichen Frieden. In den Augen aller Soldaten las man Kampfesfreudigkeit und Siegeszuversicht. Ausdrücke der großen Liebe zu unserem angebeteten allerhöchsten Kriegsherrn und eines unbegrenzten Gottvertrauens hörte man aus dem Munde jedes dieser Helden. Bewundernswert sind auch die Helden des Hinterlandes, die stillen Dulder, die durch den Krieg entweder ihr Liebstes verloren haben oder in beständiger Angst und Sorge um ihre Verwandten leben. Der großen Zeit würdig ist die Kriegsfürsorge, wo jeder, der nicht selbst mit dem Schwert in der Hand das Vaterland verteidigen kann, durch unendliche Wohltat allen braven Kriegern ihre schweren Leiden zu erleichtern bestrebt ist. Viribus unitis.